Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Pensa Sakya Muni Pho. Namo Pensa Sakya Muni Pho. Namo Pensa Sakya Muni Pho. Dann wir sind bis zu dem fünften Abschnitt gekommen. Weiter haben wir nicht gemacht. Dann wiederholen wir kurz, was wir gelernt haben, bevor wir neue Sachen anfangen. Wir haben gelernt Hintergrund zu dieser Sutta. Wir haben gelernt, bisschen über Subhuti, und Subhuti fragt den Buddha zwei Fragen, und zwei, ein Bodhisattva oder jemand, der Bodhisattva sein möchte, das heißt ein Sohn oder Tochter von guter Familie, das heißt jemand, der Vertrauen hat. Ohne Vertrauen kann man nichts lernen. Soll er bleiben in Praxis von Bodhisattva, und wie soll er seinen Geist oder sein Bewusstsein zähmen? Und der Buddha antwortet erst die zweite Frage. Er zähmt sein Bewusstsein, indem er Geliebte hat, dass er alle Wesen ohne Unterscheidung in Zustand von Nirvana ohne Rest. Wir haben erklärt, das ist Nirvana, das der Arahat erreicht nach seinem Tod. Wir haben auch erklärt, dass in dem ursprünglichen Buddhismus, oder ob man von ursprünglichem Buddhismus reden kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall in dem Buddhismus, das den Weg von Arahat betont, gibt es zwei Sorten von Nirvana. Nirvana mit Rest, das ist ein Arahat, und der Buddha ist Arahat auch, das noch lebt. Und Nirvana ohne Rest, ohne fünf Aggregate, das ist Nirvana von einem Arahat, der stirbt. Was sehr wichtig ist, wir haben erklärt, in der Tradition, das den Weg von Bodhisattva betont, werden nicht zwei, sondern vier Sorten von Nirvana gelehrt. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, Inhalt, um zu verstehen Inhalt von dieser Sutta und von Mahayana Sutras im Allgemeinen. Nirvana im Verständnis von einem Bodhisattva ist ein natürlicher Zustand von allen Wesen. Deswegen gibt es sogenannte Prakriti Nirvana. Zwischen Nirvana. Prakriti heißt Natur. In dem Nirvana ist etwas, das nicht gemacht wurde, nicht zusammengesetzt wurde, ist es ein Zustand, ein natürlicher Zustand, das immer da ist. Dass die Wesen es nicht verstehen, ist eben wegen Nichtwissen. Und Nichtwissen, Buddha erklärt als sozusagen Anfang von bedingten Entstehung, und das ist Samsara. Aber wie wir erklärt haben, bedingte Entstehung natürlich hat keinen Anfang, indem es was bedingt ist, eben hat, kann keinen Anfang haben. Deswegen die wahre Anfang von bedingten Entstehung kann man nicht herausfinden. Aber man kann verstehen, das, was von bedingten Entstehung von Samsara hinausführt. Und das ist eben Nirvana. Und diese Nirvana, indem es nicht gemacht wurde, indem es nicht Samskara ist, Formation ist, ist natürlich ein natürlicher Zustand. Und das, was natürlich, lässt sich nicht erreichen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Das Natürliche lässt sich nicht erreichen, weil das Natürliche ist Definition etwas, was immer da ist. Dass wir es nicht sehen, ist, weil wir nicht im natürlichen Zustand sind. Jetzt, wie kommt man zu einem natürlichen Zustand? Das haben wir auch erklärt und das eben erklärt Diamant Sutra. Wir kommen zu diesem natürlichen Zustand, indem wir ein Bewusstsein entstehen lassen, das nirgendwo eine Bleibe in der Welt hat. Und was hat Bleibe in der Welt? Das ist das, was an Zeichen von den Objekten anhaftet. Die Bleibe in der Welt kommt davon, dass man fasst die Merkmale von den Objekten. Dann gibt es vierte Nirvana, die zu dieser normale, zu dem normalen Zustand von Nirvana führt, und das ist eben diese Nirvana von Apratishtita Nirvana, Vusuoju Nyeban, die unbegründete Nirvana. Und ein Bodhisattva ist eben einer, der diese unbegründete Nirvana, Vusuoju Nyeban, übt. Und wie übt er diese Wusuoju Nyeban, diese Nirvana, das nirgendwo Bleibe findet? Bewusstsein, das nirgendwo in der Welt Bleibe findet? Wir haben erklärt, das ist die transzendentale Weisheit. Und transzendentale Weisheit in Diamant Sutra wird erklärt, hat 8 Aspekten. Erster Aspekt ist eine, der transzendentale Weisheit gibt. Er sieht kein Ich, er sieht kein Person, er sieht kein Wesen, kein Atman, kein Pudgala, kein Sattva und kein Jiva, kein individuelle Seele. Dann wir haben erklärt, es kann dann erweitert sein, kein Denker, kein Täter, kein Empfinder und so weiter. Dann er sieht kein Sein, kein wahres Sein im Sinne von Essenz. Er sieht auch kein Nichtsein, weil diese Vorstellung von Nichtsein kommt von Vorstellung von Sein. Wenn man kein Sein sieht, kann man auch kein Nichtsein sehen. Und er sieht nichts Wahres in den unterscheidenden Wahrnehmungen, in Xiang, und auch in, natürlich in dem, was nicht unterscheidende Wahrnehmung ist, in Nicht-Xiang, Wu-Xiang. So, der Bodhisattva zähmt seinen Geist, indem er Geliebte hat, alle Wesen ohne Ausnahme in Sicherheit von Nirvana ohne Rest zu bringen. Aber er sieht gar keine Wesen und er sieht gar kein Sein und Nichtsein und gar keine Vorstellung von Unterscheidung und Nichtunterscheidung. So, der Bodhisattva zähmt seinen Geist und bleibt so in Praxis von Vollkommenheiten. Hm? Wir haben erklärt, der Bodhisattva ist einer, der, obwohl er allmählich den Zustand von Arahat, von Weisheit von Arahat erreicht und kann alles sehen durch diese Weisheit von Arahat, diese Weisheit von Geist, klaren Geist ohne Trübung von Gemüt und von Unterscheidung. Aber er geht nicht hinein in Nirvana von Arahat. Warum? Weil er eben diese Geliebte hat, wenn er in Nirvana eingeht, er geht in Nirvana zusammen mit allen Wesen. Das ist die Nirvana von Buddha. Das ist Nirvana, der Zustand von natürlicher Nirvana, in dem er sieht schon alle Wesen im Zustand von Nirvana. Und wo sieht er alle Wesen im Zustand von Nirvana? Tutu, wir haben schon gesagt, in reinem Land, da, in diesem reinen Land, dann bringt er alle Wesen. So übt der Bodhisattva. Wie bringt er alle Wesen in reinem Land? Indem er selbst dieses reine Land in seinem Herz schafft. So sieht er dann alle Wesen schon in diesem reinen Land. So, der Tradition nach, der Buddha, wir haben erklärt, nach der Erleuchtung, unter dem Bodhi, als er unter Bodhi-Baum saß, das wird erklärt nicht im Mahayana, sondern in Vinaya sogar. Was sah er? Er sah alle Wesen als Lotusblumen, die in Schlamm versunken sind, aber die dieses Potenzial haben für Reinheit. Warum er das gesehen hat? Weil er selbst diesen Potenzial völlig entwickelt hat. Und wie hat er diese Potenzial völlig entwickelt? Durch die Übung von Vollkommenheiten. Anfangen mit was? Anfangen mit Freigebigkeit. Denn wir haben auch erklärt, dass der Bodhisattva, indem es keine Wesen da sind, für wen der Bodhisattva übt die Vollkommenheiten? Tutu? Vergessen schon. Tutu hat nicht nachgedacht. Der Bodhisattva übt die Vollkommenheiten, obwohl er schon allmählich Kraft hat, ein Arahat zu werden. Er weiter übt für die Wahrheit, für Bhuta Koti. Und wie übt er? Er übt Dana, Freigebigkeit, indem er weiß, dass im Zustand von Leerheit es keine Geizigkeit gibt. Er übt Moralität, indem er weiß, dass im Zustand von Leerheit es keine Nichtmoralität gibt. Er übt Toleranz, indem er weiß, dass im Zustand von Leerheit es gibt keinen Ärger. Er übt Virya, Bemühung, indem er weiß, dass im Zustand von Leerheit gibt es keine Faulheit. Er übt Samadhi, indem er weiß, dass im Zustand von Leerheit es gibt keinen zerstreuten Geist. Und er übt Weisheit, indem er weiß, dass in Leerheit es gibt keinen Platz für Verblendung. So übt er. Das haben wir ungefähr erklärt. Und wie übt er durch diese Nirvikalpa-Jnana nicht unterscheidendes Wissen? Dieses nicht unterscheidendes Wissen ist das Wissen, das nur reflektiert die Dinge, wie sie sind, wie ein Spiegel. Und ist nicht, obwohl er mag unterscheiden, ohne unterscheiden, wir können nicht mal von hier durch die Tür gehen, nicht wahr? Obwohl er weiß, das ist eine Tür und wenn ich rausgehen muss, muss ich gehen durch die Tür. Er hat keine Bindung an diese Unterscheidung. Er fasst diese Unterscheidung nicht. Er reflektiert das einfach, so wie Spiegel. So allmählich passt er sich an sogenannte Dharmakaya, Körper von Dharma. Die Erleuchtung von Buddha unterscheidet sich von Erleuchtung von einem Arahat, indem die Erleuchtung von Buddha ist, Inhalt davon ist Dharmakaya, Fashen. Wer sieht Buddha, sieht Dharma. Wer sieht Dharma, sieht Buddha. Das wird gesagt von dem weisen Shariputra, nicht unbedingt in Mahayana-Schriften. So, diese Nirvikalpa-Jnana, dieser Geist ohne Unterscheidung, der sich nicht an irgendwelche Unterscheidung bindet, ist so wie was. Das haben wir am letzten gelernt. Ist so wie Tutu. Tutu schon vergessen. So wie? So wie Raum. Warum Tutu? Raum hat einen Namen, aber man kann es nicht fassen, nicht wahr? Es ist da und es ist die Ursache von alles, was wir erleben. Ohne Raum keine Farbe, ohne Raum kein Geschmack, ohne Raum kein Geruch, ohne Raum keine Berührung. Obwohl es die Ursache ist von alles, was wir wahrnehmen, man kann es nicht fassen. Genauso die Hauptmeditation in der Tradition von Bodhisattva ist die Meditation über die Natur von Bewusstsein, so wie Raum. Genauso wie mit dem Raum ist es mit Bewusstsein. Alles, was wir erleben, wir können nur erleben durch Bewusstsein. Ohne Bewusstsein, nichts hat Sinn. Die Welt hat Sinn, weil die Wesen da sind. Die Wesen haben Sinn, weil sie Bewusstsein haben. Wenn sie nicht Bewusstsein haben, sie haben überhaupt keinen Sinn. Die Folge davon ist, dass genauso wie Raum, Bewusstsein ist das, was die Ursache von alles ist, Ursache von Samsara, Ursache von Nirvana, aber es lässt sich nirgendwo fassen, nirgendwo anfassen. So in der Tradition, Raum wird mit Nirvana, mit Soheit, mit Leerheit verglichen. Aber Nirvana ist nicht Raum, Raum ist nicht Nirvana. Wenn Nirvana Raum wäre dann Erleuchtung Annihilation und niemand wird Annihilation haben, nicht wahr? Prost! Ich jetzt wüsste, was das bedeutet. Auf jeden Fall, wenn man diese Wohltätigkeit oder Vollkommenheiten übt mit dieser Dimension von Nirvikalpa Jnana, von dem Bewusstsein ohne Unterscheidung, dann Verdienst von seiner Tätigkeit lässt sich nicht messen, weil Nirvana lässt sich nicht messen. Aber wenn man übt Wohltätigkeit mit einem unterscheidenden Geist, wenn ich gebe, ich bekomme das, wenn ich das mache, das Resultat wird so, wenn ich bekomme das. Und dann dieses Bewusstsein, dass es so Wohltätigkeit gibt, ist immer Bewusstsein an samsarische Dasein gebunden. Wovon kommt samsarische Dasein? Horst? Bedingte Entstehung. Und wovon kommt bedingte Entstehung? Ohne Anfang, ohne Ende. Durch Wahrnehmung. Anhaftung an die Zeichnung von den Objekten. Wenn wir an Zeichen von den Objekten oder Abbildungen von den Objekten, von Nimitta, wenn wir das fassen, fängt an Unterscheidung, Geistesprozess. Wenn wir das nicht fassen, was Geistesprozess, obwohl wir reflektieren, ist nicht da. Das ist dann, die Sachen sind zusammengesetzt, wodurch, dass wir fassen, die Zeichnungen von den Objekten, von den sechs Sinnen. Wichtigste von den Geistesobjekten, weil alle Sinnen sind im Geist gegründet. Ohne Bewusstsein, mentale Bewusstsein, wir können nicht sehen, wir können nicht hören, wir können nicht riechen, schmecken, tasten. Ist das so? Tutu? Lernt man so in der Medizin auch? Also, mentale Bewusstsein ist Grundlage von alles, was wir erleben. Und mentale Bewusstsein funktioniert durch diesen Input von den Sinnen, nicht wahr? Und die mentale Bewusstsein hält Zeichen von dem Objekt aufgrund von was? Aufgrund von vergangenen Erfahrungen, in denen wir auf Zeichen von Objekt hielten. Wenn es nicht der Fall war, dann würden wir auch nicht jetzt anhalten, die Zeichnungen von den Objekten. Das ist, muss sehr, sehr klar gesehen werden. Wenn wir an etwas anhaften, wir anhaften nicht an Inhalt von jetzigen Erfahrungen, wir anhalten an Inhalt von den früheren Erfahrungen, in denen wir an Zeichen von dem Objekt wir haben das festgehalten. Das ist dann samsarische Bewusstsein. Dieses samsarische Bewusstsein ist immer mit Vergangenheit verbunden, mit den Samen von vergangenen Anhaftungen gebunden. Wegen dieser Samen von vergangenen Erfahrungen, dann kommen neue Formationen der Wille zustande. Durch neue Formationen der Wille, neue Bewusstsein, neue unterscheidende Bewusstsein. Durch unterscheidende Bewusstsein, neue Gefühle. durch Gefühle neue Anhaftungen, durch neue Anhaftungen neue Karma. Und durch neue Karma neue Geburt. So hat der Buddha bedingte Entstehung erklärt. Ist das so, Tutu? Solange der Geist Bewusstsein an Zeichnungen von den Objekten, die Zeichnungen von Objekten fasst, ist es ein kleiner Geist. Und das Verdienst, religiöse Verdienst von kleinem Geist wird immer klein. Also klein heißt im Rahmen von Samsara. Auch wenn man Gott geboren wird, wird es immer durch Anhaften an Objekten, an Genuss. Deswegen, wenn man große Verdienst haben möchte, muss man lernen zu unterscheiden mit dem Geist ohne Unterscheidung. Das mag als Paradox. Mag als Paradox erscheinen, aber von Aspekt von transzendentaler Weisheit ist es überhaupt kein Paradox. Warum? Horst, sag uns. Weil in Paramartha, in höchster Realität, gibt es keine Trübungen von Gemüt und von Geist. Die Trübungen von Gemüt und Geist, Kleshas, gibt es nur in kleinem Bewusstsein. Also, sobald wir an Zeichen von dem Objekt anhaften, was geschieht da? Vergänglichkeit. Vergänglichkeit geschieht wann? Wenn Geistesprozess da ist. Und Geistesprozess entsteht auf Grundlage von was? An Grundlage von Fassen von den Zeichen von dem Objekt. Von Farbe, von Geräuschen, Geschmack und Tastbaren. Und am Ende, Wichtigste, von Geistesobjekten, Dharmas. Indem wir an Dharmas, an Geistesobjekten anhaften, wir befinden uns im Zustand von samsarischem Bewusstsein. Wenn wir nicht an Dharmas, an mentalen Objekten anhaften, wir befinden uns im Zustand von Nirvana. Und was ist Zustand von Nirvana? Gestern Tutu hat schon gelernt. Hast du vergessen wieder? Tutu. Erkennen. Chal Anga Upeksha. Was heißt Chal Anga Upeksha? Diese Anga heißt Ursache. Der Bewusstseinsprozess hat 6 Ursachen. Welche 6 Ursachen? Farbe, Geräusche, Geruch, Geschmack, Tastbare und Geistesobjekte, Dharmas. Wenn sie da sind, entsteht Geistesprozess. Geistesprozess entsteht wegen Objekten. Wegen was? Wegen Anhaften an Objekten. Wenn diese Anhaftung an Objekten da ist, was geschieht? Vergänglichkeit. Wenn keine Anhaftung da ist, kann Vergänglichkeit entstehen. Was denkt Tutu? Wenn man kein Objekt fast wird man mit wird das Bewusstsein mit Vergänglichkeit verbunden. Bitte nachdenken. Also, was ist dann die Übung von Bodhisattva? Das muss man sehr klar verstehen. Übung von Bodhisattva ist Pusho. Was heißt Pusho? Nicht Sho. Wie kann man am besten übersetzen? Nicht Lingna. Show ist Lingna. Nicht an Zeichen von dem, wie erfahren wir Objekt. Und durch unterscheidende Bewusstsein, nicht durch spiegelnde Bewusstsein. Indem wir anhaften an Zeichen von dem Objekt. Wenn wir anhaften an Zeichen von dem Objekt, das heißt Objekt empfangen. Show heißt Empfang. Der Bodhisattva übt, indem er kein Empfang von Zeichnungen von Objekten hat. Ist das klar, Horst? Wie hat man Empfang von... Wenn ich etwas sagen darf, fragen. Ja, bitte, bitte. Ich bin ja dafür, morgen bin ich weg. Dann, wenn Horst nicht heute fragt, dann morgen alles vorbei. Das Erfassen eines Objektes und das darüber nachdenken und den Namen, das Konzept verstehen, das erzeugt Vergänglichkeit. Aber wird es nicht erst zu Gefahr, zu sehr anzuhaften, wenn man daraus Abneigung oder Zuneigung macht und quasi Karma entsteht? Wird es nicht begehrt. Dann zu einer Gefahr, dass man nicht Nirvana, dass man in dieser Welt verhaftet bleibt, wenn man es an sich nimmt und aus dem... Was ist die Frage? Ist Vergänglichkeit mit Karma gleichzusetzen? Vergänglichkeit ist ein Teufelskreis. Wo es Vergänglichkeit ist, ist immer Karma da. Ist immer unterscheidende Bewusstsein da, ist immer Anhaftung an Gefühl da, ist immer neue Formationen sind da, alle kommen zusammen. Nach der Lehre von bedingten Entstehung, fünf Sachen in Vergangenheit, was für fünf Sachen? Samskara, Formationen, Karma, Anhaften, Tanha, Durst, Durst, Anhaften, Formationen, Karma und Nichtwissen. Diese fünf sind da. Auf Grundlage von diesen fünf, jetzt was erleben wir? Objekt, Subjekt, sechs Sinnen, Objekte von den sechs Sinnen, Berührung, Gefühl. Wenn wir an das Gefühl wieder anhaften, dann was kommt? Wieder fünf Sachen. Wieder Nichtwissen, wieder Formationen, wieder Karma, wieder Tanha, Durst und wieder Anhaftung. Und wenn das im jetzigen Leben ist, dann in Zukunft in dem Leben wieder wird erscheinen diese Folge. Unterscheidende Bewusstsein, Subjekt-Objekt, sechs Sinnen, Objekte von den Sinnen, Berührung und Gefühl. So kreisen die Weisen in diesen Teufelskreis von bedingter Entstehung. Bedingte Entstehung entsteht in jedem Augenblick und entsteht in demselben Augenblick vergeht. Entsteht durch Ursachen und vergeht auf natürliche Weise. Deswegen Nirvana ist natürlicher Zustand. Weil das, was entsteht, in demselben Augenblick auf natürliche Weise vergeht. Sehr wichtig zu verstehen. Das sagt auch nicht, das sagt sogar Abhidharma Kosha. Wenn Horst etwas Tiefes über Buddhismus lernen möchte, bitte lerne Abhidharma Kosha, Chishurun. In China Studenten erste, was sie lernen, bevor sie fangen an mit Weishe, Zhongguan, erst Chishurun. Chishurun erklärt, in jedem Augenblick Entstehung durch Ursachen und Vergehen auf natürliche Weise. Wir leben in dieser Welt. So sind wir zwischen Nirvana und zwischen Samsara. Wenn wir anhaften an Zeichen von Objekten, wir befinden uns im Zustand von samsarischem Bewusstsein. Wenn wir keine Anhaftung an Zeichen von den Objekten da ist, dann wir nehmen nicht mehr Vergänglichkeit wahr. Und das ist dann Praxis von Bodhisattva. Obwohl er in Vergänglichkeit lebt und er ist völlig bewusst davon, er nimmt nicht Vergänglichkeit wahr, indem er Pusho. Er empfängt nicht Objekte im Sinne von Anhaftung. Wenn keine Anhaftung an Zeichnung, keine Zuneigung, keine Abneigung, dann baut er allmählich durch Übung von Wohltätigkeit, Vollkommenheiten, abbaut er dann die Ursache von Samsara, Karma. Also obwohl er voll bewusst von Vergänglichkeit ist, er identifiziert sich damit nicht, wie Pusho. Deswegen heißt es in der großen Sutra von Pragyaparamita, wenn man die Vollkommenheiten übt und haftet an Zeichen von den Objekten, dass man bricht dann die Weisheit. Wenn man aber nicht an Zeichen von Objekten hält, dann Puhuai Poje, dann bricht nicht die Weisheit. Und wann man bricht nicht die Weisheit, dann Verdienst von Wohltätigkeit lässt sich nicht messen. Das ist, was Diamant Sutra erklärt. Wenn man bricht die Weisheit durch Anhaften an Zeichen von den Objekten, dann wird es immer nur klein Verdienst. Tutu? Klar? Wovon der Geist in seiner Natur, was Diamant Sutra erklärt, lässt sich nicht messen. In seiner Natur, der Geist lässt sich nicht messen. Warum lässt sich der Geist messen? Fragt der Kommentar. Der Geist lässt sich messen wegen Kleshas, Fannao, wegen Betriebungen von Geist und von Gemüt und wegen Unklarheit des Objekts. Wovon kommt Unklarheit des Objekts? Tutu? Durch Anhaften an Zeichen von den Objekten. Wenn man nicht an Zeichen von den Objekten anhaftet, die Objekte werden klar im Bewusstsein gespiegelt, so wie im Spiegel. Deswegen in diesem Bewusstsein, dann gibt es keinen Platz für Geizigkeit, keinen Platz für Unmoralität, keinen Platz für Ärger, kein Platz für Nichtbemühung. In der Leerheit, in das mit Weisheit, transzendentale Weisheit verbunden ist, gibt es keine Hindernisse. Indem der Bodhisattva so übt, wir haben rezitiert, in Herzsutra. Er hat keine Hindernisse, indem er nichts anhaftet, nichts bekommt. Das ist das Pusho. Und jetzt, wir kommen heute, heute ist letzter Tag, ist wichtig, diese Sachen zu verstehen. Wir machen nicht viel weiter, aber ich erkläre wieder und wieder diese tiefe Bedeutung, weil eigentlich diese Prinzipien sind einfach, aber wir sind so viel mit unterscheidenden Denken und Anhaftungen unterscheidenden Denken gewöhnt, dass das sehr, sehr schwer zu verstehen. Deswegen dieselben Prinzipien werden wieder und wieder wiederholen. Gut, dann muss man verstehen, diese Logik von Diamantsutra, das hat sehr, sehr logische Folge. Aber diese logische Folge ist alles auf Grundlage von was? Von Verständnis von Poje Polomi. Und was ist Poje Polomi? Poje Polomi Verständnis ist, es gibt nichts in unseren Erfahrung von der Welt und von sich selbst, was wir erreichen können. Und diese Weisheit von Pragyaparamita ist nichts anderes als Weisheit von Nirvana. Und Weisheit von Nirvana ist die Weisheit von der Welt. Warum Tutu? Nach der buddhistischen Lehre, was der Buddha hat gefunden unter dem Baum von alle buddhistischen Traditionen sind darüber einig, was hat der Buddha gesehen unter dem Baum von Bodhi. Im nächsten Jahr wir organisieren Buddha Walk von Rajgir nach Nalanda. Tutu kann kommen. Dann wird sie sehen, wie der Buddha nach der Erleuchtung, was er gemacht hat, genau. Lotusblumen. Er hat gesehen bedingte Entstehung. Und was ist Inhalt von bedingten Entstehung? Inhalt von bedingten Entstehung ist Ichlosigkeit von allen Phänomenen von unseren Erfahrungen. Wenn Ichlosigkeit ist die Wahrheit von allen Phänomenen, von unseren Erfahrungen und wir das akzeptieren, indem wir Buddhisten sind und wir glauben in der Wahrheit von dem, was der Buddha gesehen hat, dann Folge davon, indem wir akzeptieren Ichlosigkeit von alles, es kann nicht ein wesentlicher Unterschied da sein zwischen Nirvana und Samsara. Beide sind ichlose Zustände. Ist das Logik? Tutu kann akzeptieren. Hm? Na prima. Deswegen, die Natur der Welt ist nicht dualistisch. Wir sehen das es als dualistisch, als Subjekt und Objekt, wegen Verblendung. Hm? Und Verblendung kommt von was? Verblendung kommt von vergangener Erfahrung, von Anhaften. Hm? Nicht von jetzigen Erfahrungen, von vergangenen Erfahrungen von Anhaftung. Also sobald Anhaftung da ist, die Pragya-Paramita ist gebrochen. Hm? Und wir befinden uns im Zustand von samsarischem Dasein. Aber sobald wir erfahren, keine Anhaftung, in diesem Moment wir erfahren Pragya-Paramita. Hm? Und das ist die Mutter von allen Buddhas, hm? Wird gesagt. Also die Sukranta Vikramin Pragya Paramita Sutra, das so populär ist in Tibet, in China Diamant Sutra ist am populärsten, die Tibetaner magen Sukranta Vikramin Sutra, die sagt, der Buddha erklärt, dass wenn in Weisheit da ein Objekt wäre, dann diese Weisheit würde nicht wissen. Sehr wunderschöne Aussage. Hm? Warum? Weil wegen Pragya Paramita. Pusho, nicht empfangen. Empfangen heißt anhaften an Zeichen von dem Objekt. Hm? Klar, Tutu? Wenn alles klar, dann wir machen, heute haben wir kaum was machen können, weil diese Prinzipien sehr, sehr wichtig ist, wie sind. Hm? Diese Natur der Dinge, Vorstellung von wahre Natur in den Dingen, kommt von was? Von Bleiben mit Zeichen von Objekten. Wenn man nicht bleibt mit Zeichen von den Objekten, die Objekte haben überhaupt keine Natur. Die Objekte, sagt die große Pragya Paramita, übersetzt von Kumarajiva oder Shinzan, die Objekte sind vollkommen dumm und verstehen überhaupt nichts. Und der Geist, das die Objekte nimmt als etwas, was, wo das mit Unterscheidung ist, ist ein dummer Geist. Mit Nichtwissen versehen. Hm? Das ist sehr schwer zu verstehen. Wenn man das versteht, wird man auch verstehen, diese Aussage von Sukranta Vikramin Sutra. Wenn ein wahres Objekt da wäre, dann wäre es Objekt von Dummheit, nicht von Weisheit. Hm? Wenn wir das verstehen, dann können wir ohne große Schwierigkeiten verstehen, was folgt. Subhuti, was denkst du? Ist der Tathagata durch einige materielle Eigenschaften, ich mag diese Übersetzung überhaupt nicht, Shen Xian. Hm? Shen Xian heißt die körperliche Zeichnungen. Hm? Der Buddha hat 32 Merkmale von Satpurusha, von dem perfekten Mensch, und 80 sekundare Merkmale. Das ist damit gemeint. Hm? Wenn man materielle Eigenschaften übersetzt, das ist sehr verwirrend. Dann wir übersetzen. Subhuti, was denkst du? Ist der Tathagata durch seine körperlichen Eigenschaften zu erkennen? Hm? Shenxia, körperliche Eigenschaften. Hm? Tutu, einverstanden? Gutes Deutsch? Dann, was sagt der weise Subhuti? Nein, Erhabene. Warum? Weil der Subhuti ist einer von den Schülern, der am tiefsten übt diese Samadhi von Leerheit. Hm? Samadhi von Leerheit ist welche Samadhi? Ist Samadhi, das instande ist zu akzeptieren die wahre Natur von Dharmas, wahre Natur von allen Phänomenen nach der Lehre von Bodhisattva ist die Leerheit. In Abhidharma wir sprechen von vielen verschiedenen wahren Naturen. In der Lehre von Bodhisattva gibt es nur eine wahre Natur und das ist die Leerheit. Und diese Leerheit, die einzige wahre Natur von allen Objekten ist, heißt dann Soheit. Hm? Und Tathagata ist einer, er heißt Tathagata Rulai, weil er kommt und geht in Tatha, in Ru. Hm? Rulai, Ruchi. Hm? Also, wenn wir denken, dass der Tathagata ein Merkmal hat, dann wir befinden uns an diesem Ufer, am Ufer von Samsara. Weil Merkmal durch Anhalten von Merkmal kommt Unterscheidung. Durch Unterscheidung kommt samsarischer Geist. Wenn man aber denkt, dass der Tathagata keine Merkmale hat, dann hat man Zugang zu dem anderen Ufer, Ufer von Nirvana. In dem Ufer von Nirvana gibt es kein Haften an Merkmale von den Objekten. Sehr wichtig zu verstehen. Wenn Haften an Merkmale von Objekten da ist, wir sind in welchem Geist? In vergänglichen Geist. Vergänglicher Geist ist samsarischer Geist. Wenn wir keine Anhaften an Merkmalen von den Objekten haben, wir sind verbunden mit der höchsten Wahrheit, mit Pragya Paramita. Hm? Also der Subhuti antwortet, nein, Erhabene, der Tathagata kann nicht durch irgendeine körperliche Merkmale erkannt werden. Warum? Weil der Tathagata gesagt hat, dass diese körperlichen Merkmale nicht wahrlich körperliche Merkmale sind. Hm? Die heißen körperliche Merkmale. Alles, was sich fassen kann durch Merkmale, ist nicht wahr, ist illusorisch. Warum? Weil es Objekt von unterscheidendem Denken ist. Und unterscheidendem Denken, Wangxia, ist Tjata. Nega, Purungi, Mingbai, Pukuo, Yiting, Yiting, Yao, Siwei, Tuo, Tuo, Siwei, Zige, Taoli. Sei nen go man man liao jie, liao xiang. Liao jie jiu shi liao xiang. Liao xiang jiu shi zong bo sa de jiao du lai kan jiu shi liao wu xiang. Verstehen wahre Merkmal von den Dingen, das heißt die Leerheit. Wahre Merkmale und illusorische Merkmale. Und wahre Merkmal von allen Dingen ist die Leerheit. Wenn man das versteht, man befindet sich im Zustand von Soheit. Das ist dann Logik von Pragyaparamita. Alles das, was wir durch Merkmale erfahren, muss man erst verneigen. Verneinen, damit man das versteht. Form ist nicht Form, es heißt Form. Empfindung ist nicht Empfindung, es heißt Empfindung. Merkmal ist nicht Merkmal, es heißt Merkmal. Das ist Logik von Pragyaparamita. Und welche Logik? Wir erklären weiter nachmittags. Zu viele Informationen machen den Geist dumm. Ist das nicht so, Horst? Dann über das Wenige, was ich hier erklären habe, bitte nachdenken. Und Nachmittag dann letzte Vortrag in der Reihe. Dann Tutu vorbereitet sich gut die Fragen, damit sie, wenn sie zurück in die Schweiz geht, sie hat genug für Nachdenken. Dann sie will nach Indien gehen, dann, wenn sie nach Indien geht, sollte sie in klar sein, dann kann sie sehr gut soziale Arbeit machen. Alle Merkmale, man sieht, aber man haftet nicht daran. Tutu, prima. Tutu freut sich. Okay, dann wir machen Pause 15 Minuten und dann noch, bevor wir Ham-Ham machen, noch eine Stunde Meditation. Jetzt 15 Minuten Pause.